Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute nicht in unserem Namen. In den USA wächst der Protest gegen Bushs Irak-Politik. Eine Sendung von Thomas Spang. Eine Opposition gegen die Irak-Politik George W. Bushs hat sich in den USA erst spät organisiert. Vielleicht zu spät, um die Debatte im US-Kongress über die Autorisierung eines Militärschlags gegen das Regime Saddam Husseins abzuwenden. Doch die Opposition in den Vereinigten Staaten ist lebendig. Sie wächst und wird von Tag zu Tag sichtbarer. So zuletzt, als sich drei demokratische Kongressabgeordnete im US-Fernsehen aus Bagdad meldeten. Wir sind drei Veteranen aus dem Vietnamkrieg, die hierher gekommen sind, weil wir keinen Krieg wollen. Wir informieren uns, wie die Iraker leben und welche Konsequenzen ein neuer Krieg für sie hätte. Nach den Gesprächen in Bagdad zeigte sich der Abgeordnete im Repräsentantenhaus, Jim McDermott aus West Virginia, tief besorgt über die humanitäre Situation im Zweistromland. Er meinte, die Sanktionen hätten nur die Bevölkerung getroffen. Genau das sei auch bei einem neuen Feldzug gegen Irak zu befürchten. Wir sollten die Inspektoren zurückschicken, alle diplomatischen Möglichkeiten ausschöpfen und die Sache friedlich beilegen. Ich glaube, wir können dieses Land entwaffnen, ohne das Regime austauschen zu müssen. Das ist die wirkliche Frage. Wollen wir Entwaffnung oder einen Regimewechsel? Die Chefredakteurin der ältesten amerikanischen Wochenzeitschrift The Nation, Katrina van den Heuvel, deren Magazin ein Sprachrohr der Kriegsgegner ist, sieht die Dinge noch fundamentaler. Sie nimmt Bezug auf die neue nationale Sicherheitsstrategie der amerikanischen Regierung. Diese plädiert für unilaterale Präventivschläge angesichts potenzieller Gefahren aus dem Zusammenschluss von Terroristen und Diktatoren mit Massenvernichtungswaffen. Die Entscheidung, gegen den Irak in den Krieg zu ziehen, geht in seiner Bedeutung weit über diesen Krieg hinaus und betrifft die schriftlich niedergelegte Politik dieser Regierung. Das Imperiale dieser Politik ist besorgniserregend. Es wird nicht so genannt, weil der Gedanke des Großreichs kein amerikanischer ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Millionen von Amerikanern spüren, dass wir an einem Wendepunkt stehen und entscheiden, welches Land wir einmal sein werden. Die jüngsten Umfragen scheinen diese Unsicherheit zu belegen. Demnach nimmt die Zahl der Skeptiker einer militärischen Invasion Iraks kontinuierlich zu. Mit Rückendeckung der Vereinten Nationen befürworten nur noch 61% der Amerikaner ein gewaltsames Vorgehen gegen Saddam. Das sind 13% weniger als noch vor einem Jahr. Bei einem US-Alleingang oder hohen Verlusten überwiegt inzwischen die Zahl der ablehnenden Stimmen. Vor allem aber geht es den meisten Befragten zu schnell. So finden laut jüngster Umfrage der Washington Post 52% der Amerikaner, dass die Regierung sich nicht genügend Zeit lässt. John B. Juddis vom Magazin New Republic macht auf einen weiteren Befund aufmerksam. Die Gegner sind in einer unproportionalen Zahl Frauen, Minderheiten, ältere Bürger, Leute mit College-Abschluss sowie die Bewohner des Nordostens, des Mittleren Westens und der Pazifikküste. Die Unterstützer der Regierung dagegen kommen vom Land, sind weiß, männlich, Republikaner aus dem Süden ohne College-Ausbildung. Das ist keine gute Mischung, um einen nationalen Konsens zu bilden. Vor allem hat sich die Situation damit grundlegend geändert gegenüber der Haltung der Bevölkerung zum Einsatz in Afghanistan. Mit Ausnahme radikaler Kriegsgegner wie dem Linguisten Noam Chomsky gab es vor einem Jahr nicht einmal auf der amerikanischen Linken bedeutsamen Widerspruch gegen die Regierungspolitik. Heute sieht das anders aus. Beginnend mit der Entdeckung der Achse des Bösen, spätestens aber seit Bushs Ruf nach präventiven Militärschlägen, ist der Konsens einem breiten Unbehagen gewichen. Ein Aufruf intellektueller Schwergewichte fasste diese Zweifel erstmals in Worte. »Not in our name«, nicht in unserem Namen, steht über einem gemeinsamen Appell, zu dem in Anspielung auf den amerikanischen Verfassungseid auch ein »Pledge of Resistance«, ein Widerstandsversprechen, gehört. Darin heißt es: Als Menschen, die in den Vereinigten Staaten leben, glauben wir, dass es unsere Pflicht ist, uns den Ungerechtigkeiten zu widersetzen, die von unserer Regierung in unserem Namen begangen werden. Den Appell haben inzwischen mehr als 4000 amerikanische Intellektuelle unterschrieben. darunter so bekannte Persönlichkeiten wie die Schauspielerin Jane Fonda, der Regisseur Robert Altman, die Schriftsteller Gore Vidal und Kurt Vonnegut, der Theologe Martin Luther King III, der Sänger Pete Seeger, der Historiker Howard Zinn und der Herausgeber des jüdischen Magazins Tikkun, Rabbi Michael Lerner. Unterstützt wird die kritische Haltung gegenüber der Irak-Politik Bushs auch von den großen amerikanischen Kirchen. Sie haben in mehreren Schreiben an den Präsidenten unmissverständlich Stellung bezogen. Erst kürzlich übergab der Präsident der katholischen Bischofskonferenz der USA, Bischof Wilton D. Gregory, persönlich einen Brief an Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice. Darin fordern die Hirten Präsident Bush unumwunden dazu auf, von der Schwelle des Krieges zurückzutreten und die Welt in eine Richtung zu führen, die eine effektive, globale Antwort auf die irakische Bedrohung formuliert und sich dabei in den traditionellen, moralischen Grenzen für den Gebrauch militärischer Gewalt bewegt. Dass die Proteste gegen die Irak-Politik der Regierung relativ lange auf sich warten ließen, erklärt The Nation-Chefredakteurin Van den Heuvel mit der Lähmung der Öffentlichkeit nach den Terroranschlägen. Das ist der Fallout vom 11. September, nachdem jeder, der sich gegen die Außenpolitik von Präsident George W. Bush stellte, insbesondere wenn es sich um gewählte Repräsentanten handelte, damit rechnen musste, als subversiv oder unamerikanisch gebrandmarkt zu werden. Erst seit kurzem zeigen die Umfragen die Erwartungen der Amerikaner, dass Fragen gestellt werden. Mitte September brach Al Gore das Schweigen der Demokraten. Der unterlegene Kandidat bei den letzten Präsidentschaftswahlen stellte sich an die Spitze der Kritiker Bushs. In einer 45-minütigen Grundsatzrede vor dem Commonwealth Club in San Francisco ging Gore mit der neuen Außenpolitik der US-Administration scharf ins Gericht. I am deeply concerned that the course of action that we are presently Ich bin tief darüber besorgt, dass der Kurs, den wir nun gegen Irak beschreiten, unserer Fähigkeit schadet, den Krieg gegen den Terrorismus zu gewinnen und die Welt ins 21. Jahrhundert zu führen. Der ehemalige Vizepräsident legte eine Bestandsaufnahme der Argumente vor, die bis dahin gegen eine Irak-Invasion ins Feld geführt worden waren. Gleichzeitig schaffte er Raum für Kritik, den andere Demokraten nutzten. Es dauerte nicht lange, bis mit Edward Kennedy auch der erste demokratische Senator mit dem Kurs des Präsidenten abrechnete. Es gibt klar eine Bedrohung durch den Irak. Es gibt eindeutig eine Gefahr. Aber die Regierung hat keinen überzeugenden Fall dargelegt, der zeigt, dass wir eine so unmittelbare Gefahr für unsere nationale Sicherheit haben, die einen unilateralen, präventiven und sofortigen Schlag notwendig macht. Mit den Reden Gores und Kennedys brach endgültig der Damm des Schweigens im parlamentarischen Raum. Einer nach dem anderen wagte sich vor und stimmte in den Chor der Zweifler mit ein. Das Ergebnis nach zweiwöchiger Diskussion: aus dem diffusen Unbehagen kristallisierten sich klare Argumentationslinien heraus. Der vielleicht schwerwiegendste Vorwurf lautet, Bush gefährde mit einem Irakkrieg Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus. Ich meine nicht, dass wir uns von dieser drängenden Aufgabe ablenken lassen dürfen. Und das bloß, weil sich die Aufgabe als länger und schwieriger herausstellt, als wir dachten. Große Nationen harren aus und setzen sich dann durch. Sie springen nicht von einer unerledigten Aufgabe zur nächsten. Wir sollten uns weiter auf den Krieg gegen den Terrorismus konzentrieren. Vergangene Woche griff einer der führenden Demokraten im Auswärtigen Ausschuss des US-Senats das Argument auf. Senator Christopher Dodd warnte vor den internationalen Auswirkungen eines Alleingangs. Wenn wir hier alleine handeln, besteht die reale Gefahr, dass wir das viel dringendere und unmittelbare Problem des Terrorismus zur Seite schieben. Das ist ein transnationales Problem, das internationale Zusammenarbeit verlangt. Wir laufen hier in das Risiko, dass wir die Unterstützung verlieren, die wir brauchen, wenn wir wirklich etwas gegen den Terror erreichen wollen. In die Schusslinie gerieten auch die wechselnden Begründungen der Administration, warum Irak eine so große Bedrohung darstellt. Präsident Bush, Verteidigungsminister Rumsfeld und Sicherheitsberaterin Rice führten mal den Besitz von Massenvernichtungswaffen durch das Regime in Bagdad als Argument an, mal angebliche Kontakte zwischen Irak und Al-Qaida. Dann bezog sich das Weiße Haus auf formale Positionen des internationalen Rechts, wonach Bagdad Resolutionen des Weltsicherheitsrats verletzt habe, und zuweilen wurden auch Menschenrechte bemüht. Im Repräsentantenhaus, in dem die Republikaner die Mehrheit haben, übernahm der Demokrat Dennis Kucinich aus Ohio die Wortführerschaft der Kriegsskeptiker. Ich denke, es gibt keinerlei Rechtfertigung, mit dem Irak einen Krieg zu beginnen. Es gibt keinen Beweis, dass Irak Massenvernichtungswaffen hat. Selbst wenn, dann verfügt Irak nicht über die Möglichkeit, diese ins Ziel zu bringen. Es gibt keine Intention, den USA Schaden zuzufügen. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es keinerlei Beweise, dass Saddam irgendetwas mit dem 11. September oder Al-Qaida oder den Anthrax-Attacken zu tun hat. Während Bush auf Entwaffnung durch Regimewechsel setzt, sehen seine Kritiker darin eine Verkomplizierung der Aufgabe. Kurioserweise sind es die Militärs, die Vorbehalte anmelden. Der Joint Chief of Staff, General Myers, gilt als interner Bedenkenträger. Öffentlich äußerten sich sein Vorgänger John Jallikashvili, der ehemalige NATO-Kommandeur Wesley Clark und der frühere Befehlshaber der US-Streitkräfte im Nahen Osten, Süd- und Zentralasien, General John Hoar. Bei einer Anhörung vor dem Senat warnten die 4-Sterne-Generäle davor, Regimewechsel zum Ziel der Politik zu erklären, da dies den Einsatz von Bodentruppen verlangt. General Hoar. Der Albtraum besteht darin, dass 6 Divisionen der republikanischen Garde und 6 weitere Divisionen, die mit tausenden Artilleriewaffen verstärkt sind, Bagdad verteidigen. Das Ergebnis wären hohe Verluste auf beiden Seiten sowie in der Zivilbevölkerung. Die US-Streitkräfte werden sich sicher durchsetzen. Aber zu welchem Preis, wenn die ganze Welt zuschaut, wie wir dicht besiedelte Stadtteile mit Artillerie beschießen? Der demokratische Senator Richard Durbin aus Illinois drängt auch wegen dieser Mahnungen darauf, die UN-Inspekteure so schnell wie möglich wieder ins Zweistromland zu schicken. Wir müssen zurückkehren. Wir müssen den Vereinten Nationen sagen, haltet euch an euer Mandat. Seht zu, dass ihr verifizierbare und durchsetzbare Inspektionen habt. Lasst uns genau herausfinden, was er hat. Wir wissen, dass er biologische und chemische Kampfstoffe hat. Vielleicht hat er mehr. Lasst es uns machen. Es wird unsere Position in der internationalen Gemeinschaft nur stärken. Je nach Grad der Opposition gegen militärische Gewalt findet eine Idee der Washingtoner Carnegie-Stiftung großes Interesse. Sie wurde von einem Kollegium außenpolitischer Experten formuliert, unter ihnen auch der ehemalige Chef der UNSCOM, Rolf Ekeus. Die Experten schlagen vor, die Inspektoren durch eine robuste Eingreiftruppe mit Mandat der Vereinten Nationen zu begleiten. Die sogenannten Entweder-oder-Inspektionen führten zur gezielten Zerstörung von Orten, zu denen Bagdad den Zugang verweigert. Vorteil dieser Strategie: Es wäre immer ein klarer Zusammenhang gegeben zwischen dem irakischen Handeln und einer Reaktion darauf. Senator Edward Kennedy wundert sich, dass die Bush-Administration Alternativen zu einer militärischen Invasion erst gar nicht erwägt. Resorting to war is not America's. Krieg ist in dieser Situation nicht Amerikas einziger und bester Weg. Es gibt realistische Alternativen zwischen gar nichts zu tun und unilateral den sofortigen Krieg zu erklären. Krieg ist das letzte Mittel, nicht die erste Antwort. Kennedy bezieht damit eine Position, die mit Ausnahme der Briten alle westlichen Verbündeten der USA in ähnlicher Weise formuliert haben. Sie wird auch von UN-Generalsekretär Kofi Annan favorisiert. Doch Bush hat wiederholt zu verstehen gegeben, für ihn sei dies kein gangbarer Weg. Wenn die Vereinten Nationen nicht im Sinne Washingtons handelten, machten sie sich selber überflüssig. Die USA behielten es sich vor, alleine zu handeln. Für den Kongressabgeordneten Dennis Kucinich ist diese Haltung nicht nur unakzeptabel, sondern auch unklug. But we could hurt ourselves. Wir schaden uns selbst in der Weltgemeinschaft, wenn wir auf eigene Faust handeln, erstmals einen Angriffskrieg führen. Indem wir von Präventivschlägen sprechen, behaupten wir das Recht, überall Krieg zu führen, wo wir wollen. Ich denke, Amerika ist am besten dran, wenn es gemeinsam mit der Weltgemeinschaft an Fragen der globalen Sicherheit arbeitet. In diesem Licht betrachtet, erfährt auch der Streit zwischen Deutschland und den USA eine andere Bewertung. Das kategorische Nein des Kanzlers zu jeglicher Beteiligung an einer Militäraktion gegen Bagdad ist demnach nicht Ausdruck mangelnder Freundschaft der Deutschen, sondern, wie Al Gore meint, Ergebnis einer rücksichtslosen Politik. Schauen Sie sich mal den deutschen Wahlkampf an. Er zeigt einen gewichtigen und besorgniserregenden Wandel in der Einstellung der deutschen Wähler gegenüber den Vereinigten Staaten. Wir sehen, wie in Großbritannien der loyalste Freund der USA in ernste Probleme mit seinen Wählern gerät, wegen ähnlicher Zweifel, die dort entstanden sind. Zweifel hegt auch der republikanische Senator Richard Lugar aus Indiana, den ganz praktische Fragen umtreiben. Sein Einwand, bevor über Krieg und Frieden entschieden wird, müsse ein klares Konzept für den Tag danach vorliegen. Weder sei im Moment klar, wer die zwischen 100 und 200 Milliarden US-Dollar an geschätzten Kriegskosten übernimmt, noch wie eine Nachkriegsordnung für den Irak aussehen soll. Lugar: Ich hoffe, wir werden auch darüber sprechen, was in Irak geschehen soll, wenn Saddam Hussein weg ist. Welche Verantwortung haben wir dann im Land, in der Zusammenarbeit mit anderen Staaten und einer neuen Regierung, die am Ende dafür garantieren kann, dass wir die Massenvernichtungswaffen beseitigen? Das sind alles wichtige Fragen, über die wir sprechen müssen. Und wir sollten uns die Zeit dafür nehmen. Auch Al Gore mahnt dazu, nicht im Eiltempo eine Resolution zu verabschieden, die Bush einen Freibrief für seine Irak-Politik gibt. Sehr zum Ärger des demokratischen Mehrheitsführers im Senat, Tom Daschle. Der fand sich plötzlich in einer Zange wieder. Hier Kritik aus den Reihen der Demokraten, da der Vorwurf des Präsidenten, die Resolution zu verschleppen. Die Spannung entlud sich in einem Wutausbruch des sonst eher besonnenen Mehrheitsführers, der seinen Ärger auf mehrere Wahlkampfauftritte des Präsidenten ausrichtete. Bush hatte dem Senat vorgeworfen, nicht an der Sicherheit der Amerikaner interessiert zu sein. Mit hochrotem Kopf konterte Daschle: Nicht interessiert an der Sicherheit der Amerikaner? Sie erzählen denen, die in Vietnam und im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, Sie sei nicht an der Sicherheit der Amerikaner interessiert? Das ist empörend. Empörend. Er hat sich bei den Amerikanern zu entschuldigen. Jenseits dieses Ausbruchs argumentiert Tom Daschle in der Irak-Debatte eher formal als inhaltlich. Das trägt ihm den Vorwurf ein, eine Opposition anzuführen, die keine sei. Obwohl sich im Gefolge der Gore-Rede einige Senatoren gegen eine unbeschränkte Resolution ausgesprochen haben, handelt es sich am Ende vielleicht um ein Drittel der demokratischen Senatoren, die mit Nein stimmen könnten. Alle anderen werden teils aus Überzeugung, teils aus wahltaktischen Überlegungen mit den Republikanern votieren. Der innenpolitische Experte der Washington Post, Dana Milbank, rechnet trotz des lauter gewordenen Protests nicht mit Überraschungen. Der Kongress wird Bush die Autorität geben, gegen Irak Gewalt anzuwenden. Gewissermaßen bekommt er freie Hand zu machen, was er für nötig hält. Die Antikriegsbewegung in den USA steht damit vor dem Problem, ihr stärkstes Pfund, den Kongress, verloren zu haben, ehe sie sich richtig formiert hat. Ungeachtet dessen mobilisiert die außerparlamentarische Opposition weiter für sichtbare Proteste. So hat die Organisation Not in Our Name für dieses Wochenende zu Protesten und Demonstrationen in verschiedenen amerikanischen Großstädten und Universitäten aufgerufen. Für Nation-Chefredakteurin Katharina van den Heuvel drückt sich darin die verspätete Erkenntnis aus, der Regierung sei es tödlich ernst. Der Aktivismus hat begonnen. Er organisiert sich an den Universitäten in Washington. Es gibt ein Netzwerk von Leuten, die sich zu Wort melden. Und das Wichtigste, die Umfragen zeigen, eine Mehrheit der Amerikaner ist dagegen, dass die USA ohne Unterstützung der Vereinten Nationen gegen Irak vorgehen. Das war Hintergrundpolitik. Heute nicht in unserem Namen. In den USA wächst der Widerstand gegen Bushs Irak-Politik. Eine Sendung von Thomas Spang. Redaktion Gude Japs. Morgen im Hintergrund Politik, auferstanden aus Ruinen, Frankreichs Sozialisten nach dem Machtverlust. Es folgen die Nachrichten und danach die Kommentare.